Es ist zur Routine geworden. Mit diesem Ritual heben pro Jahr mehr als 100 Trägerraketen von Amerikas Startgeländen in Florida und Kalifornien sowie von den Weltraumbahnhöfen der Sowjetunion zu ihren Flügen ins All ab. Und noch immer verbinden die meisten Beobachter solcher Szenen, die zum Teil vor dem Fernsehschirm verfolgt werden können, die Vorstellung, bei den auf diese Weise in die unermesslichen Weiten des Weltalls transportierten Nutzlasten handelt es sich vor allem um Geräte zur wissenschaftlichen Forschung, die der Erweiterung des Wissens der Menschheit um die Vorgänge außerhalb der sie schützenden Erdatmosphäre dienen. Doch was im Oktober 1957 mit den Piepsern des ersten künstlichen Erdtrabanten, dem sowjetischen Sputnik 1, vermeintlich zivil begann, ist inzwischen längst von der militärischen Nutzung des Alls in den Schatten gestellt worden. 75% aller von den beiden Supermächten USA und UdSSR gestarteten Satelliten erfüllen ausschließlich militärische Aufgaben. Etwa 100 Militärsatelliten entsenden die Verteidigungsministerien in Washington und Moskau jedes Jahr in Umlaufbahnen von etwa 160 bis über 40.000 Kilometern Höhe, wo sie an die 10 verschiedene Aufgaben erfüllen, von deren technisch reibungsloser und vor gegnerischen Störversuchen geschützter Abwicklung die Militärs am Boden bereits in Friedenszeiten immer abhängiger werden. Vom Beginn des Weltraumzeitalters vor nur knapp mehr als 25 Jahren bis zum Ende des Jahres 1984 gelangten über 2200 militärische Satelliten in Umlaufbahnen um die Erde. Fast alle stammten von den beiden Supermächten. Welchen Vorsprung sich die beiden Supermächte dank ihrer technologischen Überlegenheit gegenüber dem Rest der Welt inzwischen beim Wettlauf im All erkämpft haben, mag ein Zahlenvergleich verdeutlichen. Den über 100 pro Jahr entsandten Militärsatelliten der USA und der Sowjetunion konnten die anderen Atommächte, Frankreich, Großbritannien und die Volksrepublik China, sowie die NATO gerade 22 Satellitenstarts in 16 Jahren entgegenhalten und brachten es damit auf die vergleichsweise lächerliche jährliche Startrate von 1,4 Satelliten. Es dürfte weit weniger ein Reflex des durch ernste Konfrontationen gekennzeichneten Kalten Krieges, sondern sehr viel mehr der Ausdruck einer fast visionären Erkenntnis gewesen sein, dass der spätere 35. Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, bereits 1960 an die Adresse der UdSSR gerichtet formulierte: Wer den Weltraum beherrscht, beherrscht die Erde. So wie in vergangenen Jahrhunderten die Nation, die die Meere kontrollierte, die Kontinente beherrschte. Inzwischen werden in zunehmend schnellerem Tempo immer mehr Bereiche von den Auswirkungen der militärischen Nutzung des Weltalls erfasst. Die neuen Technologien im Weltall decken die ganze Spannweite moderner Militärstrategien von Kriegsverhütung bis Kriegführung ab. Satelliten haben viele Abmachungen im Bereich der Rüstungskontrolle überhaupt erst ermöglicht, weil sie die Umgehung solcher Abmachungen, wenn auch nicht unmöglich gemacht, so doch zumindest erheblich erschwert haben. Doch die rasante Entwicklung eben dieser Weltraumtechnologien wird die Bemühungen um Rüstungskontrolle in kürzester Zeit schweren Belastungsproben aussetzen. Deshalb will diese Sendung den Versuch unternehmen, die wichtigsten Technologien darzustellen, derer sich die beiden Supermächte bei der nicht nur für sie immer bedeutsamer werdenden Nutzung des Alls für militärische Zwecke bedienen. Danach wenden wir uns der Frage zu, welche strategischen Auswirkungen diese Aufrüstung und Militarisierung im Weltraum wohl haben dürfte. Und drittens schließlich wollen wir die Schwierigkeiten aufzeigen, denen sich angesichts solcher Entwicklungen die Bemühungen um Rüstungskontrolle und Abrüstung gegenübergestellt sehen. Die erste militärische Aufgabe, die Satelliten seit Anfang der 60er Jahre übernahmen, bestand in der fotografischen Aufklärung. Etwa 40% aller Militärsatelliten der beiden Supermächte erfüllen inzwischen solche Aufklärungsaufgaben. Das Leistungsvermögen moderner Aufklärungssatelliten beschrieb bereits vor mehr als 5 Jahren, in denen die technische Entwicklung sicher nicht stehen geblieben ist, Dr. Hubert Feigl von der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik so. Veröffentlichte Angaben besagen, dass aus einer Höhe von 160 Kilometern noch Objekte von Tennisballgröße identifiziert werden können. So lassen sich beispielsweise auf Landstraßen nicht nur LKW und PKW unterscheiden, sondern auch meist die jeweiligen Fabrikate. Häufig sollen sogar die Nummernschilder der Fahrzeuge und andere Aufschriften entziffert werden können. Aufgrund anderer Angaben soll die Möglichkeit bestehen, uniformierte Personen von solchen in Zivilkleidung zu unterscheiden, nicht aber die Rangabzeichen zu identifizieren. Wer dies bis vor kurzem möglicherweise als Wunschträume von Schreibtischstrategen abtun mochte, wurde im August vergangenen Jahres eines Besseren belehrt. Durch eine Indiskretion aus Nachrichtendienstkreisen der amerikanischen Marine gelangten die ersten Militärsatellitenfotos an die britische Fachzeitschrift Jane's Defense Weekly, die sie prompt veröffentlichte. Sie zeigen die sowjetische Marinewerft 444 bei Nikolajew am Schwarzen Meer und geben die Aktivitäten der UdSSR im Kriegsschiffbau in erstaunlichem Detail wieder. So erkennt man nicht nur die gesamte Werftanlage mit den dazugehörigen Schmieden, Fabrikationshallen, Eisenbahnzufuhren und Wohngebäuden. Auf mit Computerunterstützung erstellten Vergrößerungen lassen sich die Stockwerke von Gebäuden sowie die Zahl der Fenster abzählen. Sogar die Kranhaken an den Dockkränen sind zu identifizieren. Das Hauptinteresse dieser Ausspähungsmission galt zweifellos dem mächtigen, atomgetriebenen Flugzeugträger mit dem NATO-Codenamen Blackcomb 2, der auf der Nikolajew-Werft seit Anfang 1983 im Bau ist und voraussichtlich Ende dieses Jahres von Stapel laufen soll. Während die Satellitenaufnahmen im Wesentlichen die bereits in westlichen Fachzeitschriften ausgebreiteten Grundinformationen über den Sowjetflugzeugträger bestätigen, enthalten die Fotos ein pikantes Detail. Offiziell nämlich ziert sich das Pentagon bis heute, Satellitenaufnahmen militärischen Inhalts zu veröffentlichen. Auch wenn dadurch vielleicht etliche der Schwierigkeiten bei der Legitimierung westlicher Rüstungsanstrengungen verringert werden könnten. Als Behelfslösung verfielen die Public Relations-Leute des Pentagon auf die Idee, Satellitenfotos nachzeichnen zu lassen. So findet sich in der 1984er Ausgabe der vom Pentagon herausgegebenen Studie über die sowjetische Militärmacht neben vier Farbskizzen sowjetischer Radar- und Raketenabwehrstellungen auf 1,5 Druckseiten auch eine Zeichnung eben jener Nikolajew-Werft und eben jenes Flugzeugträgers Blackcomb 2. Die Zeichnung gibt die Werftanlagen weitgehend korrekt wieder. In einem sehr wesentlichen Punkt trägt sie jedoch öffentlichkeitswirksam dazu bei, den Sowjets größere Werftkapazitäten für den Kriegsschiffbau zuzuschreiben, als diese in Wahrheit besitzen. Denn nach der Zeichnung wird der 75.000 Tonnen Koloss an Flugzeugträger in einem Stück gebaut. In Wirklichkeit aber, so zeigt es das Satellitenfoto, mussten sich die Sowjets mit einer Behelfslösung begnügen, die westliche Marineexperten für Schiffe dieser Größe als ungewöhnlich bezeichnen. Der Flugzeugträger muss wegen seiner Übermaße in zwei Teilen gebaut werden, die erst in einem viel späteren Baustadium zusammengefügt werden sollen. Solch beeindruckender Technik der fotografischen Aufklärung aus Höhen von bis zu 500 Kilometern stellten sich jedoch von Anfang an zwei Haupthindernisse in den Weg. Zum einen nützt die beste fotografische Ausrüstung an Bord der Satelliten nichts, wenn dichte Wolkendecken oder die Dunkelheit der Nacht die auszuspähenden Ziele verhüllen. Zum anderen hilft den politischen und militärischen Entscheidungsträgern, ein vor Tagen oder gar Wochen aufgenommenes Foto in einer akuten Krisensituation herzlich wenig. Die Militärs definierten deshalb rasch Unabhängigkeit von Witterungseinflüssen und Tageszeit bei der Beobachtung sowie unmittelbare Übertragung der Aufklärungsergebnisse als wichtigste Verbesserungswünsche. Seit 1963 gelang es den USA, die Aufklärungsfotos in Funksignale zu übertragen, die einem Fernsehbild ähnlich beim Flug des Satelliten über eigenem Territorium zu Empfangsstationen am Boden übertragen wurden. Doch die ersten Bilder ließen zu wünschen übrig. Sie waren kontrastarm und erforderten, dass sich andere Satelliten einer genaueren und damit zeitraubenderen Nachprüfung widmeten. Inzwischen scheinen die USA das System der Direktübertragung jedoch so weit verfeinert zu haben, dass die Funkbilder den echten Fotos nur unwesentlich nachstehen. Nach ihren spektakulären Anfangserfolgen gerieten die Sowjets gegenüber den USA zunehmend ins Hintertreffen bei dem immer technologischer werdenden Wettlauf im All. Während die USA seit über zwei Jahrzehnten die Technik der Direktübertragung von Fotos verwenden, musste den Sowjets erst ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter auf die Sprünge helfen. Für den lächerlichen Betrag von $2,000 verkaufte William Campiles streng geheime Betriebsanleitungen eines der modernsten Aufklärungssatelliten. Knapp drei Jahre später registrierten westliche Weltraumbeobachter die ersten Übertragungen von Funkbildsignalen sowjetischer Aufklärungssatelliten. Auch scheint das Auflösungsvermögen der sowjetischen Kameras an Bord der Satelliten bei weitem nicht das der amerikanischen Konkurrenz zu erreichen. Moskaus Aufklärungssatelliten tauchen deshalb häufiger in niedrigere Umlaufbahnen als die amerikanischen. Sie müssen daher häufiger durch Manöver ihrer Steuerdüsen vor einer vorzeitigen Rückkehr zur Erde bewahrt werden, was ihre Lebensdauer im All deutlich reduziert. 1982 zum Beispiel konnten sich die USA mit 5 Satelliten zur weltweiten Überwachung und für den Zeitraum eines ganzen Jahres begnügen, während die UdSSR mit 36 Satelliten zu Aufklärungszwecken eine mehr als 7-mal so große Zahl von Satellitenstarts durchführen musste. Zumeist nur etwa 14 Tage bleiben sowjetische Aufklärungssatelliten auf ihren Umlaufbahnen. Die neueste Generation von Amerikas KH-11-Satelliten, deren Abkürzung KH sinnigerweise für Keyhole, also Schlüsselloch, steht und die Amerikas Geheimdienst CIA entwickelt hat und betreibt, verfügt inzwischen über eine Lebensdauer von fast 4 Jahren. Moskaus Rekordflug eines Aufklärungssatelliten mit einer Dauer von 53 Tagen im Jahre 1983 mutet dagegen eher bescheiden an. Inzwischen haben die USA auch ein ausgeklügeltes System der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Typen von Satelliten entwickelt. Meteorologie-Satelliten entwerfen 4-mal am Tag ein Bild der Witterungsverhältnisse auf dem ganzen Erdball. Diese Daten sind nicht nur weltweit von jedem militärischen Befehlshaber der Vereinigten Staaten abrufbar, sondern sie gelangen auch an geheimnisumwitterte Führungssatelliten des Satellitendatensystems SDS. Die SDS-Führungssatelliten wiederum steuern mit diesen Angaben die Umlaufbahnen der Aufklärungssatelliten so fein ein, dass diese die zuvor erkannten wolkenfreien Gebiete optimal für Aufklärungsfotos nutzen können. Fernmeldesatelliten übermitteln die Ergebnisse dann mit nur geringsten Zeitverzögerungen an die Bodenstationen im Heimatland. Fotos von Raketenstellungen, Werften von Überwasserschiffen oder U-Booten und Truppenkonzentrationen sind sicherlich zur Einschätzung eines gegnerischen Militärpotenzials wichtig. Aber sie bieten eben nur eine Momentaufnahme, die viele der neugierigen Fragen der Bild- und Datenauswerter unbeantwortet lassen muss. Die fotografische Beobachtung der Erde wird daher zunehmend durch künstliche Bilder ergänzt, die Mikrowellenradars und Infrarotsensoren an Bord von Satelliten erstellen. Moderne Infrarotsensoren können aus dem Weltall Temperaturunterschiede auf der Erde von nur einem Hundertstel Grad Celsius erspähen. Um anzudeuten, was dies militärisch bedeutet, zitieren wir nochmals Dr. Feigl. So lässt sich feststellen, ob Fabriken produzieren oder stillgelegt sind, Öltanks gefüllt oder leer sind, ob die Motoren von Kraftfahrzeugen oder Flugzeugen laufen oder seit längerem abgeschaltet sind. Es ist außerdem möglich, frische Fahrspuren, zum Beispiel von Raketentransportern, von älteren zu unterscheiden. Bauliche Veränderungen, die etwa an Raketenstellungen vorgenommen wurden, anhand der Abbindewärme des Betons zu erkennen und die klimatisierten Silos, die eine einsatzbereite Rakete enthalten, zu identifizieren. Unter günstigen Voraussetzungen sollen sich sogar bei getauchten U-Booten die aufsteigenden Kühlwasserschleier der nuklearen Antriebsaggregate feststellen lassen. Auch die Techniken der Beobachtung aus dem Weltraum wurden mit den Fortschritten der Satellitensteuerung immer raffinierter. So können die Umlaufbahnen von Satelliten in Einklang mit dem Sonnenstand gebracht werden, sodass der Satellit eine bestimmte Region täglich zur gleichen Ortszeit überfliegt und damit bei gleicher Sonneneinstrahlung. Kräftige Schattenbildung am frühen Morgen und späten Nachmittag erlaubt es, an Veränderungen der Schattenlänge den Fortschritt beim Bau überirdischer Militäranlagen abzuschätzen. Häufig operieren Satelliten auch als Team. 2 Aufklärungssatelliten der USA vom Typ KH-11 genügen, um das Territorium der UdSSR in 24 Stunden 16-mal zu überfliegen. Verschiedentlich fliegen Aufklärungssatelliten über den Weiten der Ozeane auch in Paaren, um größere Flächen abdecken, über Wasserschiffe genauer identifizieren und ihren Kurs besser bestimmen zu können. Selbst wenn das Militärpotenzial eines möglichen Gegners in so beachtlichen Details bekannt ist, bleibt die Sorge der Militärplaner durchaus real, durch einen gegnerischen Raketenangriff aus heiterem Himmel überrascht zu werden. Nur etwa 30 Minuten braucht eine ballistische Interkontinentalrakete, um die gesamte Distanz zwischen den beiden Supermächten zu überbrücken. Raketen an Bord von U-Booten oder landgestützte Kurz- und Mittelstreckenraketen in vorgeschobenen Stellungen nahem Gegner benötigen entsprechend weniger Zeit. Deshalb sind Frühwarnsatelliten zu einem wichtigen Element der Stabilität des gegenseitigen Abschreckungssystems zwischen den Supermächten geworden. Während früher Radarstellungen den Anflug gegnerischer Raketen erst sehr spät melden konnten und mit etwa 15 Minuten Vorwarnzeit kaum eine Chance für Gegenmaßnahmen ließen, registrieren heute Frühwarnsatelliten den Start gegnerischer ballistischer Raketen innerhalb von 30 bis 90 Sekunden. Die Warnung erreicht die jeweiligen Befehlszentralen zusammen mit einer ersten Bedrohungsanalyse ohne Verzug über Fernmeldesatelliten. Auch die Frühwarnsatelliten reagieren mit Hilfe von Infrarotsensoren auf gegnerische Raketenstarts. Eine Interkontinentalrakete zieht beim Aufstieg aus der Erdatmosphäre einen etwa 30 Kilometer langen Hitzeschweif hinter sich her, der den empfindlichen Infrarotempfängern natürlich nicht verborgen bleiben kann. Frühwarnsatelliten müssen zu jedem Zeitpunkt die Startplätze der gegnerischen Raketen im Auge behalten. Dafür bietet sich die geostationäre Umlaufbahn an. Das heißt, die Satelliten werden in knapp 36.000 Kilometern Höhe in eine Umlaufbahn gebracht, wo sie für eine Erdumrundung 23 Stunden und 56 Minuten brauchen würden. Da sich aber auch die Erde in eben dieser Zeit einmal um ihre eigene Achse dreht, kann man Satelliten so über dem Äquator stationieren, dass sie relativ zur Erde stets über demselben Punkt stehen. Deshalb nennt man diese Umlaufbahn geostationär. Im Rahmen ihres Verteidigungsunterstützungsprogramms DSP unterhalten die Vereinigten Staaten derzeit drei geostationäre Frühwarnsatelliten, die eine ständige Überwachung aller sowjetischen und chinesischen Interkontinentalraketenstellungen ermöglichen und zudem die Patrouillengebiete atomwaffentragender U-Boote im Visier haben. Frühwarnsatelliten sind auch in Friedenszeiten aktiv, indem sie zum Beispiel die Einhaltung des teilweisen Atomteststoppabkommens von 1963 überwachen, das überirdische Atomversuche untersagt. Das scheint bislang nur unzureichend zu funktionieren. So registrierte zwar am 22. September 1979 ein amerikanischer Vela-Frühwarnsatellit über dem südlichen Atlantik den typischen Doppelblitz einer Atomexplosion, doch den Auswertungsexperten gelang es nicht, das Ereignis zweifelsfrei als eine Atomexplosion vor der Küste Südafrikas zu bestimmen. Die Sowjets haben die Technik geostationärer Satelliten erst vor kurzem in den Griff bekommen, weil sie noch immer erhebliche Schwierigkeiten bei der Feineinsteuerung ihrer Satellitenbahnen zu haben scheinen. Moskaus Frühwarnsystem stützt sich deshalb auf eine Konstellation von 8 Satelliten, die in stark elliptischen Umlaufbahnen operieren. Über der Südhälfte des Globus liegen ihre Umlaufbahnen von bis zu 12 Stunden Dauer sehr erdnah, während sie sich über der Nordhalbkugel dann bis auf etwa 40.000 Kilometer von der Erde entfernen. Das heißt, dass diese Satelliten relativ lange Zeit die Interkontinentalraketenfelder Nordamerikas beobachten und gleichzeitig Warnmeldungen an die Sowjetunion weiterleiten können. Mehr als 70% unserer Langstreckenfernmeldeverbindungen werden über Satelliten abgewickelt. Diese Aussage von General James Hartinger, dem Befehlshaber des kürzlich gegründeten Weltraumkommandos der amerikanischen Luftwaffe, unterstreicht die Bedeutung militärischer Fernmeldesatelliten. Mehr als 500 solcher Satelliten haben die beiden Supermächte inzwischen gestartet. Eine Zahl, die nur von der Aufklärungssatelliten übertroffen wird. Vor allem die Vereinigten Staaten, die ja im Gegensatz zur Sowjetunion durch Ozeane von ihren wichtigsten Verbündeten getrennt sind, sehen in Fernmeldesatelliten einen der größten Vorteile der militärischen Nutzung des Weltraumes. Die Mehrzahl der amerikanischen Fernmeldesatelliten operiert in geostationären Orbits. Sie sind so stets Aufnahme- und Wiedergabebereit und in der Regel genügt eine Konstellation von 3 Satelliten zur weltumspannenden Kommunikation. Doch die geostationäre Position hat auch Nachteile. Zwar können Satelliten von dort aus große Teile der unter ihnen liegenden Erdoberfläche mit Funksignalen erreichen, aber trotz der großen Höhe von knapp 36.000 Kilometern über dem Äquator erreichen sie von dort aus nicht die Polarregionen. Die Militärs orteten darin sofort eine der größten Schwächen des Systems, denn in einem Ernstfall würde sich der Schlagabtausch mit ballistischen Raketen und der Anflug von strategischen Atombonbon über der Nordpolarregion abspielen. Diese Einheiten könnten dann ihre Einsatzbefehle, Orders für Flugkorrekturen oder geänderte Zieldaten nicht erhalten. Deshalb kombinieren die Supermächte die militärischen Satelliten in geostationären Bahnen mit solchen, die in stark elliptischen Bahnen operieren und so auch die Nordpolargegend abdecken können. Andererseits sind selbst den scheinbar unermesslichen Dimensionen des Weltraumes bestimmte technische Grenzen eigen. Will man nämlich mehrere geostationäre Satelliten über dem Äquator platzieren, dann wird der Platz dort oben, so merkwürdig dies klingen mag, eng. Um sich nicht gegenseitig bei der Funkübertragung zu stören, müssen die Satelliten nach heutigem Stand der Technik mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt stehen. Da es aber ganz bestimmte bevorzugte Positionen gibt, etwa über dem Atlantik oder dem Pazifik, zur Sicherung des interkontinentalen Fernmeldeverkehrs, ist das Gedränge dort bereits heute beträchtlich. Bei Kontaktversuchen mit Satelliten und bemannten Raumflugkörpern, die immerhin mit etwa 20.000 Stundenkilometern durchs Orbit rasen, ergibt sich ein weiteres Problem. Nur während eines kurzen Segments ihrer Umlaufbahn befinden sich die Raumflugkörper in Positionen, in denen sie in direkten Funkkontakt mit den Bodenstationen ihres Entsenderlandes treten können. Bis vor kurzem war es zum Beispiel nur möglich, von den USA aus während etwa 25% der Umlaufzeit eines Space Shuttle seine Bahn zu verfolgen, Daten abzurufen, Korrekturen durchzugeben und mit der Besatzung Sprechfunkverkehr zu unterhalten. Abhilfe soll ein System mit der Abkürzung TDRS schaffen. TDRS steht für Tracking and Data Relay Satellites, zu Deutsch also etwa Bahnverfolgungs- und Datenweitergabesatelliten. Der erste TDRS-Satellit machte im April 1983 Schlagzeilen, als es bei der sechsten Space Shuttle-Mission nur nach einem höchst komplizierten und zeitraubenden Steuermanöver gelang, den Satelliten in die geostationäre Position zu manövrieren. Mindestens ebenso spektakulär sind die technischen Leistungen der jeweils 2 Tonnen schweren Satelliten. Jeder TDRS-Satellit kann pro Sekunde 300 Millionen Bit übertragen. Bit ist eine Dateneinheit. 8 Bit entsprechen einem Datenwort. 300 Millionen Bit sind dem Inhalt von 314-bändigen Lexika vergleichbar. In einer Sekunde übermittelt, wohlgemerkt. Bis Ende dieses Jahres soll die Konstellation aus 3 TDRS-Satelliten, allesamt von Space Shuttlen ausgesetzt, komplett sein. Das TDRS-System wird gleichzeitig bis zu 100 Satelliten und bemannte Raumfahrzeuge überwachen und Daten von ihnen und an sie weiterleiten. In niedrigeren Umlaufbahnen kann das Space Shuttle dann während mindestens 85%, in höheren Bahnen sogar während der gesamten Umlaufzeit, Kontakt mit den Bodenstationen in den USA halten. Ein Beispiel mag verdeutlichen, wie rasch sich die Übermittlungsfähigkeiten von Satelliten verbessert haben und welche direkten Vorteile die Militärs daraus ziehen. Wir zitieren dazu aus einer Anhörung vor dem Streitkräfteausschuss des US-Senats aus dem Jahre 1982. Der befragte Marineadmiral Gordon Naegler verweist zunächst auf den Mayaguez-Zwischenfall von 1975, bei dem kambodschanische Schnellboote den US-Frachter Mayaguez aufbrachten, der erst Tage später durch Marineinfanteristen der USA und unter erheblichen Verlusten zurückerobert werden konnte. Darf ich ein weiteres Beispiel geben? Mayaguez, 1975. Als sich der Mayaguez-Zwischenfall ereignete, konnten wir Präsident Ford nicht darüber informiert halten, was dort vor sich ging. Es gab Informationslücken von 12 bis 24 Stunden und das resultierte in den Verwirrungen beim Einsatz der Marineinfanterie. Ich komme nun auf den Zwischenfall im Golf von Sidra zurück, wo die Libyer im August 1981 versuchten, 2 unserer F-14-Flugzeuge abzuschießen. In weniger als 2 Minuten hatten wir diese Information im Marinehauptquartier und leiteten sie an den Oberbefehlshaber und an das Weiße Haus weiter. Für den Rest der Nacht konnten wir die Vorgänge im Mittelmeer hier in Washington in Echtzeit verfolgen, sodass wir sofort entscheiden konnten, ob und wie wir reagieren und unsere Streitkräfte einsetzen sollten. Voraussetzung solcher Operationen ist wiederum, dass sich die militärischen Einheiten ihrer eigenen Position und der des Gegners genau bewusst sind. Das hört sich banal, auf jeden Fall aber einfacher an, als es in Wirklichkeit ist. Dass ein Panzerverband beim Manöver in der Lüneburger Heide mit gutem Kartenmaterial und bei entsprechenden Sichtverhältnissen seine genaue Position ermitteln kann, leuchtet ein. Woher aber soll ein Flugzeugträgerkommandant auf hoher See, dem dichte Bewölkung eine Navigation nach den Sternen verwehrt, oder gar ein U-Boot-Kommandant, der ja mit seinem Fahrzeug möglichst überhaupt nicht auftauchen soll, seine exakte Position in den unermesslichen Weiten der Ozeane ermitteln? Auf der Suche nach Navigationshilfen, die unabhängig von Witterung und Tageszeit funktionieren, boten sich ab Anfang der 60er Jahre wieder Satelliten an. Wissenschaftler in den USA, die die ersten Sputnik-Flüge verfolgt hatten, waren überrascht, mit wie wenigen Bodenstationen man den Kurs der Satelliten präzis berechnen konnte. Sie stellten diese Beobachtung gedanklich auf den Kopf und fragten, ob es nicht möglich sein könnte, durch Anpeilung einer Konstellation von mehreren präzise ihre Bahnen ziehenden Satelliten eine auf der Erde unbekannte Position zu ermitteln. Das Prinzip funktionierte. Und seit 1964 umziehen mehrere US-Navigationssatelliten vom Typ Transit in etwa 1000 Kilometern Höhe die Erde. Sie erlauben 4000 militärischen und mehr als 30.000 zivilen Empfängern zu Lande, zu Wasser und in der Luft eine Navigationsgenauigkeit von 25 bis 40 Metern. Die Transit-Satelliten wurden seit 1981 zu noch genaueren NOVA-Satelliten weiterentwickelt. Auch die Sowjets benutzen zwei Konstellationen von Navigationssatelliten in etwa 1000 Kilometern Höhe. Die erste besteht aus 6, die zweite aus 4 Satelliten. Ein Durchbruch zu präziser Ortsbestimmung, von der die Militärs bislang nur zu träumen wagten, steht in Gestalt des neuen amerikanischen Systems Navstar GPS für Ende dieses Jahrzehnts in Aussicht. GPS steht für Global Positioning System, für weltweite Positionsbestimmung also. GPS soll aus 18 Satelliten bestehen, die in kreisrunden Bahnen in etwa 20.000 Kilometern so operieren, dass von jedem Punkt der Erde stets mindestens 4 Satelliten angepeilt werden können und so eine Präzision der Ortsbestimmung von deutlich besser als 15 Meter und von Geschwindigkeitsmessungen bis auf 10 Zentimeter pro Sekunde zu erzielen sein wird. 3 Atomuhren an Bord eines jeden GPS-Satelliten kontrollieren die zur Erde entsandten Navigationssignale mit nur einer Sekunde Ungenauigkeit, die sich allerdings erst in 36.000 Jahren einstellt. Folglich übertrafen schon die ersten Tests mit bislang nur 4 Versuchssatelliten alle Erwartungen. Messungen am Boden konnten mit einer Genauigkeit von 7 Metern durchgeführt werden. Rendezvous-Manöver in der Luft zwischen Transport- und Kampfflugzeugen, die zur Betankung in der Luft erforderlich sind, brachten nie schlechtere Abweichungen als 9 Meter. Am eindrucksvollsten führten 4 Heeressoldaten die GPS-Genauigkeit auf dem Testgelände von Yuma im US-Bundesstaat Arizona vor. Bis auf 3 Meter wurden sie ohne Orientierungshilfen wie Sterne, Kompass oder Karten an einen ihnen unbekannten Punkt herangeführt. Einzige Hilfsmittel dabei waren im Tornister tragbare Empfangsgeräte, die die GPS-Navigationssignale aus knapp 20.000 Kilometern Entfernung registrierten und umsetzten. Und aus einer technischen Broschüre des Herstellers der Empfangsgeräte geht hervor, dass zivile Landvermesser der 90er Jahre außer einem GPS-Empfänger lediglich eine Stunde Geduld benötigen, um die Position ihres Vermessungsgeräts bis auf einen Zentimeter genau zu bestimmen. Eine solche Präzision, die den USA weltweit ab Ende der 80er Jahre zur Verfügung stehen wird, hat natürlich eminent strategische Folgen. Zum einen erleichtert sie die Koordinierung des gemeinsamen Einsatzes verschiedener Truppenteile. Zum anderen aber wird die Genauigkeit, mit der strategische Trägersysteme ihre Ziele ansteuern können, zu einer drastischen Reduzierung der Zerstörungskraft der atomaren Gefechtsköpfe führen. Und eine weit genauere Positionsbestimmung der Trägerplattform wird der nächsten Generation von U-Boot-gestützten Raketen der USA, der Trident D5, erstmals die Fähigkeit zur Zerstörung auch gehärteter militärischer Punktziele verleihen. Folglich könnte man sich ab Ende der 80er Jahre vorstellen, dass immer mehr strategische Ziele, die bislang Atomwaffen zugeordnet waren, auch mit konventionellen Gefechtsköpfen zerstört werden können. Eine Militärstrategie der dosierten Nadelstiche, bei der die Verluste unter der Zivilbevölkerung minimal gehalten würden, könnte dann für durchführbar gehalten werden. Die insgesamt revolutionierenden Wirkungen des GPS-Systems kann vielleicht am besten mit der Erwartung von US-Militärs beschrieben werden, dass GPS insgesamt 11 bislang gebrauchte Navigationssysteme ersetzen oder erheblich verbessern wird. Schon jetzt tüfteln amerikanische Firmen daran, wie man sich zukünftig GPS in noch verfeinerter Form zunutze machen könnte. Sie erhoffen sich ein System von kleinen GPS-Empfängern an Bord von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern zur kontinuierlichen Flugkorrektur, zur Endphasensteuerung oder gar zum Zielwechsel noch während des Anfluges der Projektile. GPS-Satelliten tragen zusätzlich zu den Navigationshilfen noch Sensoren, die für eine künftige Atomkriegführung von immenser Bedeutung sind. Es handelt sich dabei um ein integriertes System zur Entdeckung von Atomexplosionen, abgekürzt JONS. Es besteht aus hochempfindlichen Sensoren, die weltweit jede überirdische Atomexplosion registrieren, mit der Präzision von GPS ihren genauen Ort bestimmen und Informationen über dieses Ereignis nicht nur den direkt am Kampfgeschehen beteiligten Einheiten weiterleiten, sondern durch Kommunikationsmöglichkeiten der Satelliten untereinander weltweit abrufbar machen. Ähnlich den USA scheinen die Sowjets den Aufbau eines GPS-vergleichbaren Netzes von Navigationssatelliten in größerer Höhe anzustreben. Unvoreingenommene Beobachter, aber auch selbst hochrangige US-Militärs gehen davon aus, dass die USA in den wichtigsten Bereichen der militärischen Weltraumnutzung den Sowjets um 5 Jahre voraus sind. Mit einer nicht unwichtigen Ausnahme. Radarsatelliten zur Überwachung der Ozeane. Von den westlichen Militärs Rohrsat getauft, operieren sie in Höhen von etwa 400 Kilometern und sollen dabei Meeresgebiet von einer Breite von bis zu 500 Kilometern pro Überflug beobachten können. Doch diese Beobachtung hat ihren Preis. Die aktiven Radargeräte zur Ausspähung der Ozeane nach amerikanischen Flugzeugträgerverbänden und anderen Überwasserschiffen verbrauchen viel Energie. Die Rohrsats haben deshalb einen Mini-Atomreaktor an Bord, der mit angereichertem Uran-235 arbeitet und die Radargeräte mit elektrischem Strom versorgt. Nach Beendigung der aktiven Lebensdauer trennt sich der Reaktorteil von dem übrigen Satelliten und wird mit einem kleinen Triebwerk in etwa 1000 Kilometer Höhe geschossen, wo er hunderte von Jahren verweilen soll, bis die radioaktiven Spaltprodukte des Brennstoffs unschädlich geworden sind. So lautet zumindest die Theorie. Zweimal bereits ist dieses Trennungsmanöver nicht geglückt. 1978 stürzten radioaktive Teile von Kosmos 954, einem Rohrsat, in den kanadischen Northwest Territories ab und 1983 verglühten Reaktorüberreste eines weiteren Rohrsat über dem Indischen Ozean und dem südlichen Atlantik. Amerikas Militärs geben sich von solchen Missgeschicken nicht beeindruckt. Sie sehen vielmehr in den Rohrsats eine ernsthafte Bedrohung der gesamten Überwasserflotte der USA und ihrer NATO-Verbündeten. Und kaum ein Gesprächspartner im Pentagon, der mit Weltraumfragen befasst ist, verhehlt, dass die Rohrsats auf der US-Zielliste der in einem Krisen- oder Ernstfall zu vernichtenden Satelliten an erster Stelle rangieren. Eine andere Form der elektronischen Aufklärung betreiben die sogenannten ELINT-Satelliten. ELINT steht für Electronic Intelligence, also elektronische Aufklärung. Jede militärische Operation produziert Myriaden von elektronischen Signalen, die die ELINT-Satelliten aufzufangen versuchen, um so ein Bild von den Aktivitäten des Gegners auch in Friedenszeiten zu gewinnen. Solche Signale erlauben es aber auch, die Verteidigungsstellungen der anderen Seite zu vermessen und so für die eigenen Waffensysteme Ausweichmanöver oder elektronische Gegenmaßnahmen für den Ernstfall zu entwickeln. ELINT-Satelliten gehören mit zu den am besten gehüteten Geheimnissen der militärischen Raumfahrt. Und über diese Ohren im Weltall gibt es nur bruchstückhafte Informationen. Bekannt ist lediglich, dass die USA im Gegensatz zur UdSSR ihre ELINT-Satelliten als Subsatelliten an Bord der riesigen Big Bird-Aufklärungssatelliten starten. Macht deren fotografisches Aufklärungsgerät Aktivitäten am Boden aus, die einer genaueren Nachprüfung bedürfen, dann setzt der Big Bird-Satellit einen der ELINT-Satelliten ab. Sowohl die USA als auch die UdSSR scheinen für ihre ELINT-Satelliten zumindest bislang Umlaufhöhen von 300 bis 600 Kilometern zu bevorzugen. Neben der klassischen elektronischen Spionage erfüllen die ELINT-Satelliten aber auch eine wichtige Funktion bei der Überwachung von Verträgen der Rüstungskontrolle, zum Beispiel den beiden SALT-Abkommen über die Begrenzung der strategischen Rüstungen. Sie verfolgen die Testflüge der ballistischen Raketen, indem sie die telemetrischen Signale auffangen und stellen so fest, ob die Versuche vertragskonform durchgeführt werden. Ein neuartiger ELINT-Satellit befand sich auch an Bord der Raumfähre Discovery, die Ende Januar unter für ELINT-Satelliten typischer Geheimhaltung von Cape Canaveral aus zu ihrer ersten Mission mit ausschließlich militärischen Nutzlasten und Aufträgen startete. Von der Discovery aus wurde der geheime Satellit, der Entwicklungs- und Herstellungskosten von etwa 1 Milliarde Mark verschlungen hat, in eine geostationäre Umlaufbahn über dem Indischen Ozean katapultiert. Von dort aus soll er mit 2 riesigen Antennen von je knapp 25 Metern Durchmesser den Fernmeldeverkehr in der westlichen und zentralen Sowjetunion belauschen, Raketentests überwachen und die so gewonnenen Erkenntnisse direkt und ohne Zeitverzug an Amerikas Pazifikküste weiterleiten. Neben den bislang aufgeführten Satellitentypen gibt es eine Reihe von anderen Satelliten, die spezielle Aufgaben erfüllen, die zumindest indirekt auch von militärischem Nutzen sind. So vermessen Geodäsie-Satelliten die Erdoberfläche, was zur Erstellung militärischer Karten und zur Zielplanung für Raketen- und Bomberverbände bedeutsam ist. Andere Satelliten erforschen die Magnet- und Gravitationsfelder der Erde, die die Flugbahnen von ballistischen Raketen beeinflussen können. Auf die Meeresbeobachtung spezialisierte Satelliten, etwa der amerikanische CSAT, können Wellenhöhen bis auf 10 cm genau vermessen und so die Zielgenauigkeit von unter Wasser abgeschossenen Raketen verbessern. Auch verschiedene zivile Satelliten, etwa der zur Kartografierung der Erdoberfläche verwendete Landsat, liefern dem Militär wertvolle Daten. Doch diese Amtshilfe im Weltall ist eine Einbahnstraße. Während von zivilen Weltraummissionen wichtige Informationen für die Weltraumplaner in Uniform abfallen, wollen die Militärs mit dem Wissen um die Fähigkeiten ihrer Systeme unter sich bleiben. Allen Satelliten und bemannten Raumflugkörpern war bis vor kurzem gemeinsam, dass sie von nicht mehr wiederverwendbaren Raketen in ihre jeweiligen Umlaufbahnen transportiert wurden. Ein arbeitsaufwendiges und vor allem kostspieliges Verfahren. Hier werden in kürzester Zeit wiederverwendbare Raumfähren wie das amerikanische Space Shuttle Abhilfe schaffen, dessen Besatzung wir hier im Gespräch mit dem Weltraumzentrum in Houston hören. Das Space Shuttle eröffnet die Aussicht, unsere Operationen im Weltraum zu revolutionieren. Diese Aussage stammt nicht etwa von einem Angehörigen der zivilen Weltraumbehörde NASA, in deren Verantwortung bislang nahezu ausschließlich das bemannte Raumflugprogramm der Vereinigten Staaten lag, sondern von Brigadegeneral Bernard Randolph, der innerhalb der US-Luftwaffe für den Weltraum zuständig ist. Vom Beginn der Entwicklung des Space Shuttle bis zum Ablauf jedes einzelnen Fluges waren und sind Amerikas Militärs immer mit von der Partie. Für 2,5 Milliarden Dollar baut die US-Luftwaffe derzeit auf dem kalifornischen Stützpunkt Vandenberg, nördlich von Los Angeles, einen eigenen Shuttle-Startkomplex, von wo aus ab Oktober 1985 fast alle militärischen Shuttle-Flüge durchgeführt werden sollen. Auch personelle Verflechtungen unterstreichen die militärische Bedeutung der Weltraumfähren. Generalleutnant James Abrahamson, der jahrelang Systembeauftragter der US-Luftwaffe für das Shuttle-Programm war, leitet inzwischen im Pentagon die Strategische Verteidigungsinitiative SDI, die sich mit neuen Technologien zur Abwehr von ballistischen Raketen auch im Weltraum befasst und in der Öffentlichkeit inzwischen unter dem Stichwort Krieg der Sterne bekannt geworden ist. Das Startgerät schließlich, mit dem die Raumfähren Satelliten in geostationäre Umlaufbahnen entsendet, wurde in alleiniger Verantwortung von der US-Luftwaffe entwickelt. Über ein Drittel der bis Ende 1994 geplanten 312 Shuttle-Missionen soll ausschließlich militärischer Natur sein. Eine 1982 von Präsident Reagan unterzeichnete Direktive zur zukünftigen Weltraumpolitik der USA sichert zudem den militärischen Nutzlasten Startpriorität zu. Wenn mit der Indienststellung der Raumfähre Atlantis in diesem Jahr die Flotte von 4 Fähren komplett ist und sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre alle 14 Tage ein Shuttle ins All erheben wird, dann sollen pro Jahr etwa 10 militärische Flüge gestartet werden. Das große Interesse der Militärs an der Raumfahrt, die in naher Zukunft ohne wiederverwendbare Raumfähren kaum vorstellbar erscheint, lässt sich inzwischen auch an Amerikas Haushaltszahlen ablesen. Von insgesamt 20 Milliarden Dollar, die die USA im Haushaltsjahr 1985 für Weltraumzwecke ausgeben wollen, gehen mit 12,9 Milliarden fast 2/3 an das Pentagon. Die zivile Weltraumbehörde NASA muss sich hingegen mit 6,8 Milliarden Dollar zufrieden geben, sodass besorgte Beobachter in Washington bereits die Zukunft dieser Behörde in düsteren Farben malen und eine Privatisierung der zivilen Startaufträge für möglich halten. Die Militärs sehen in dem Shuttle, ebenso wie private Weltraumfirmen, 3 zentrale Verwendungszwecke. Erstens können vom Shuttle aus Satelliten verhältnismäßig billig in Umlaufbahnen gestartet werden, wobei die Weltraumfähre mit etwa 30 Tonnen im Vergleich zur größten US-Trägerrakete eine rund doppelt so schwere Nutzlast ins All transportieren kann. Zweitens lassen sich vom Shuttle aus Satelliten in Höhen bis zu 1100 Kilometern einfangen, versorgen, reparieren und wieder aussetzen. Drittens schließlich dient die Raumfähre als Testplattform für eine Vielzahl von zukunftsweisenden Militärtechnologien sowie als Labor- und Produktionsstätte für eine Anzahl wichtiger Komponenten im schwerelosen Raum. Ab 1987-88 sollen von Bord des Space Shuttle aus dann auch die ersten Versuche mit Erfassungs- und Zielgeräten für Laserstrahlen beginnen, die den Codenamen Talon Gold tragen und eine zentrale Rolle bei den Plänen für eine zukünftige weltraumgestützte Abwehr ballistischer Raketen spielen. Bei den nächsten militärischen Shuttle-Missionen soll zudem versucht werden, mit Laserstrahlen im blau-grünen Spektralbereich Kontakt zu U-Booten in größeren Tiefen aufzunehmen. Mit herkömmlichen Fernmeldemitteln sind getauchte U-Boote nämlich bislang nur in einem sehr verwundbaren, zeitraubenden und nur eine äußerst geringe Datenübertragungsgeschwindigkeit erlaubenden Verfahren ansprechbar. Das ungeheure Potenzial, das in naher Zukunft in der militärischen Nutzung einer Flotte von Weltraumfähren steckt, ist natürlich auch der anderen Supermacht UdSSR nicht verborgen geblieben. Und wie so oft auch im Bereich der mehr irdischen Rüstungsrivalität, reagierte Moskau auf das amerikanische Shuttle-Programm mit einer Doppelstrategie. Auf propagandistischer Ebene wurde das Shuttle als Ausdruck des auch in das Weltall ausgreifenden Strebens der Falken im Pentagon nach Überlegenheit angeprangert. Und noch im vergangenen November erklärte der ehemalige Sowjetkosmonaut Konstantin Pjoktistow in einer Industriefachzeitschrift, eine Weltraumfähre komme für die UdSSR nicht in Frage, denn dieses Konzept sei unnötig, unwirtschaftlich und anachronistisch. Doch Amerikas Aufklärungssatelliten lieferten ein ganz anderes Bild. Danach entstehen auf dem Sowjetkosmodrom Baikonur drei Startrampen für sowjetische Raumfähren. Die erforderliche Verlängerung der Landepiste ist gleichfalls in Arbeit. Und am 19. Dezember 1984 setzte das Modell eines sowjetischen Space Shuttle am Ende eines vierten Testfluges sanft auf den Wellen des Schwarzen Meeres auf. Es durfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die ersten Raumfähren der Sowjetunion startklar gemacht werden, wobei es sich nach Ansicht westlicher Weltraumexperten vermutlich gleich um zwei Raumfährentypen unterschiedlicher Größe handeln durfte. Gerade das amerikanische Space Shuttle-Programm war durch eine Unzahl von Verzögerungen und Startpannen gekennzeichnet, sodass die US-Militärs ungeduldig nach alternativen Startmöglichkeiten für ihre Militärsatelliten suchten und zumindest für eine gewisse Übergangszeit noch eine Reihe von Starts mit herkömmlichen Trägerraketen durchführen wollen. Denn auch in Friedenszeiten erfordert die kontinuierliche Überwachung der Erde, die Entsendung von Frühwarn, Fernmelde und anderen Militärsatelliten, ein zeitlich präzise planbares Auswechseln verbrauchter Satelliten, das keinen Aufschub duldet. Doch vorübergehende Rückschläge oder Verzögerungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei der militärischen Nutzung des Weltraumes die Zukunft längst begonnen hat. Schon heute entstehen auf den Reißbrettern der Weltraumingenieure Satelliten, die gegen die Auswirkungen von Atomexplosionen immun, die Experten sagen, gehärtet sind. Sie sollen sich ohne Kontrollsignale vom Boden aus bis zu 6 Monate lang selbst steuern können, feindlichen Objekten eigenständig ausweichen und ihre bordinternen Computerprogramme selbstständig der dynamischen Entwicklung des Kriegsgeschehens auf der Erde anpassen. Reservesatelliten verharren unerkannt in den Tiefen des Weltalls in Entfernungen von bis zu 190.000 Kilometern. Erst auf einen Funkbefehl nach Ausfall oder Zerstörung eines anderen Satelliten soll sich ein Führungs- und Kommunikationssatellit der zukünftigen Milstar-Generation in eine niedrigere Umlaufbahn zum Einsatz begeben. Solche fantastisch anmutenden Möglichkeiten, die sich aber alle bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden, machen es nur allzu verständlich, warum die Militärs seit geraumer Zeit laut darüber nachdenken, ob und wie man gegnerische Satelliten im All außer Gefecht setzen könnte und wie wiederum eigene Satelliten vor derartigen Bedrohungen geschützt werden könnten. ASAT heißt das Kürzel für das sich entwickelnde Offensiv-Defensiv-Wettrüsten im All. Es steht für Anti-Satellite Weapons, Waffen zur Bekämpfung von Satelliten. Während sich sonst viele Weltraumsysteme der beiden Supermächte verblüffend ähneln, gingen die USA und die UdSSR bei der Suche nach Technologien für Satellitenkiller unterschiedliche Wege. Die USA setzten von vornherein auf das Prinzip des direkten Aufstiegs, bei dem eine vom Boden oder von einem Flugzeug aus gestartete Rakete den direkt über ihr passierenden Satelliten mit einem Gefechtskopf zu zerstören sucht. Bis 1967 hatten die USA auf dem gleichfalls als Raketenabwehrzentrum bekannten Kwajalein-Atoll im Pazifik Abwehrraketen vom Typ Nike Zeus stationiert, die Satelliten mit Atomgefechtsköpfen bekämpfen sollten. Den gleichen Auftrag erhielten modifizierte Thor-Raketen, die bis 1975 auf dem gleichfalls im Pazifik gelegenen Johnston Island stationiert waren. 1962 brachte ein Atomwaffentest in großer Höhe ein böses Erwachen. Unter dem Tarnnamen Starfish sollten unter anderem die Auswirkungen von Atomexplosionen in großen Höhen gemessen werden. Die Detonation eines US-Sprengkopfes von 1,4 Megatonnen erwies sich als wahrer Satellitenkiller. Im selben Augenblick, in dem sich die in Fachkreisen EMP für elektromagnetische Puls genannten harten Gammastrahlen ausbreiteten, gaben zwei Satelliten der US-Marine, zwei Fernmeldesatelliten der American Telephone and Telegraph Company und ein britischer Satellit ihre Lebensgeister auf. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war klar, dass Atomexplosionen im Weltall eigene Satelliten ebenso unverschont ließen wie die des Gegners. Zumindest einen positiven Nebeneffekt hatte diese Erkenntnis. Im Jahr darauf einigten sich die USA und die UdSSR auf ein Verbot des weiteren Testens von Atomwaffen in der Atmosphäre und im Weltraum. 1967 folgte ein Vertragswerk, das die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im Weltraum untersagt. Dieses kurz Weltraumvertrag genannte Abkommen stellt den bislang umfassendsten Versuch dar, der Militarisierung des Weltraumes Einhalt zu gebieten, wenngleich mit zweifelhaftem Erfolg. Denn schon vor seiner Unterzeichnung hatten die beiden Supermächte aus wohlverstandenem Eigeninteresse darauf verzichtet, Atomwaffen als Mittel zur Bekämpfung von Satelliten weiterzuentwickeln. Verbesserungen der Infrarottechnologien, die Satelliten über tausende von Kilometern vor dem kalten Hintergrund des Weltalls erschnüffeln können, gaben den Anstoß zu einem anderen amerikanischen ASAT-System. Von Bord eines hochfliegenden Düsenjägers vom Typ F-15 wird eine zweistufige Rakete gestartet, die mit Infrarotsensoren auf den gegnerischen Satelliten gesteuert wird und ihn durch Kollision zerstört. Erste Tests wurden 1983-84 durchgeführt und sollen in diesem Jahr durch Probeschüsse auf Wärmequellen im All simulierende Ballons fortgesetzt werden. Die Sowjets hingegen versuchen seit 1967-68 in Testserien nachzuweisen, dass sich ein Killersatellit einem Zielsatelliten so weit nähern kann, dass dieser mit einer herkömmlichen Schrapnellladung außer Gefecht gesetzt werden kann. Die Sowjets verwendeten dabei verschiedene Annäherungstechniken und konnten Vorbeiflüge von einem Kilometer Distanz oder sogar noch weniger vorweisen. Das amerikanische Verteidigungsministerium weist in seinen Studien über die sowjetische Militärmacht nicht ganz zu Unrecht darauf hin, dass die Sowjets den Vorteil eines seit Jahren getesteten ASAT-Systems besessen. Die sowjetischen Killersatelliten haben jedoch zwei wesentliche Schwächen. Zum einen dauert es eine oder gar mehrere Erdumlaufbahnen, bis sich der Killersatellit seinem Opfer genähert hat. Das lässt jeder gegnerischen Weltraumüberwachung ausreichend Vorwarnzeit, um den angegriffenen Satelliten aus der Bahn des Angreifers herauszumanövrieren oder einen Ersatzsatelliten einsatzbereit zu machen. Zum anderen wurden die sowjetischen Killersatelliten bislang nur bis zu Höhen von 1000 Kilometern getestet. Aber immer mehr der tatsächlich wichtigen Frühwarn-Kommunikations- und Navigationssatelliten werden in höhere Umlaufbahnen geschickt, sodass ein System zur Satellitenbekämpfung in Höhen unter 1000 Kilometern nur die weniger wichtigen, rasch ersetzbaren Satelliten erreichen dürfte. Doch in diesen Höhen halten sich, wenn auch nur für weniger als eine halbe Stunde, Waffensysteme auf, die Dreh- und Angelpunkt der strategischen Atomabschreckung zwischen den Supermächten sind, die ballistischen Interkontinentalraketen. What if free people? Wie wäre es, wenn freie Menschen sicher leben könnten in dem Wissen, dass ihre Sicherheit nicht auf der amerikanischen Drohung einer sofortigen Vergeltung beruht, um vor einem sowjetischen Angriff abzuschrecken? Dass wir strategische Raketen abfangen und vernichten könnten, bevor sie unseren Boden oder den unserer Verbündeten erreichen? Ich weiß, dass das eine gewaltige technische Aufgabe ist, eine Aufgabe, die nicht vor dem Ende dieses Jahrhunderts bewältigt sein dürfte. Und doch hat die derzeitige Technologie einen Stand erreicht, dass es durchaus vernünftig ist, wenn wir uns an dieser Aufgabe machen. Mit diesem rhetorischen Paukenschlag kündigte zur Konsternierung seiner Verbündeten US-Präsident Reagan am 23. März 1983 an, was sich bis dahin nur aus kleinen Meldungen in spezialisierten Technologiejournalen der USA mosaiksteinhaft zusammenfügen ließ. Verbesserungen der Mikroelektronik und der Sensortechnik, gepaart mit der Aussicht auf wirksame Laserkampfstrahlen im Weltraum, könnten die seit Beginn des Atomzeitalters meist stillschweigend akzeptierte Vorherrschaft der atomaren Offensivraketen zurückdrängen. Denn bislang galt im Kalkül der gegenseitigen Abschreckung noch stets der Satz, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Jeder Seite würden auch nach einem Überraschungsangriff noch so viele Trägerraketen und Atombomber verbleiben, dass eben dieser Angriff unkalkulierbar und demnach sehr unwahrscheinlich ist. Präsident Reagan verschwieg nicht, dass der von ihm angekündigte Weg nicht unproblematisch sei, weil er eben an jener Grundfeste der strategischen Abschreckung rüttelt. Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass Verteidigungssysteme Grenzen haben und bestimmte Probleme aufwerfen. Wenn sie mit Offensivsystemen gepaart werden, dann könnten sie als Nährboden einer aggressiven Politik verstanden werden. Aber er fuhr fort. Heute Abend unternehme ich in Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen des ABM-Vertrages. Gemeint ist der 1972 geschlossene Vertrag über einen weitgehenden Verzicht der Supermächte auf Raketenabwehrsysteme. Und eingedenk der Notwendigkeit enger Konsultationen mit unseren Verbündeten einen ersten wichtigen Schritt. Ich gebe die Anweisung, zu einer umfassenden und intensiven Anstrengung ein langfristiges Forschungs- und Entwicklungsprogramm auszuarbeiten, um unserem Endziel näher zu kommen, die Bedrohung durch strategische Raketen zu beseitigen. Wer dies als Träume von jemandem belächeln mag, der zu viele Filme à la Krieg der Sterne gesehen hat, sollte die ungeheure Dynamik und Leistungskraft der amerikanischen Rüstungsindustrie nicht unterschätzen. Und er sollte sich daran erinnern, dass es der US-Luftwaffe am Pfingstmontag vergangenen Jahres gelang, eine Abfangrakete 150 Kilometer über dem Pazifik mit Infrarotsensoren so nahe an einen anfliegenden Testgefechtskopf zu manövrieren, dass dieser mit einem bloßen Metallnetz eingefangen und zerstört werden konnte. Von der Sowjetunion wiederum vermuten die Amerikaner, dass sie in zwei verschiedenen Testzentren an Durchbrüchen bei der Lasertechnologie und im Bereich der gerichteten Partikelstrahlen zur Raketenbekämpfung arbeitet. Wenn schon die Suche nach Möglichkeiten zur Bekämpfung von Raketen so weit vorangeschritten ist, kann es nicht verwundern, dass inzwischen auch Satelliten als mögliche Ziele von Laserwaffen gelten. Ihre Bahnen lassen sich lang im Voraus präzis berechnen. Und Laserstrahlen könnten in der fast widerstandslosen Umgebung des Alls sehr weit reichen. Zudem ist es, und das wird von Kritikern des Konzepts der Satellitenbekämpfung meist übersehen, überhaupt nicht notwendig, einen Satelliten physisch zu zerstören. Es genügt, seine empfindlichen Infrarotsensoren mit Laserstrahlen zu blenden. Und damit ist ein Frühwarn- oder Aufklärungssatellit außer Gefecht gesetzt. Auch die relativ einfache Zerstörung der Sonnensegel macht einen Satelliten in kurzer Zeit betriebsunfähig, da seine Energieversorgung zusammenbricht. Nicht alle Satelliten sind jedoch Freibild. In verklausulierter Form haben sich die beiden Supermächte in den SALT-Abkommen sowie einigen technischen Vereinbarungen gegenseitig garantiert, dass die für die Überwachung der Einhaltung von Rüstungskontrollvereinbarungen sowie zur Aufrechterhaltung des heißen Drahtes zwischen Moskau und Washington erforderlichen Fernmeldesatelliten nicht gestört werden dürfen. Auch Frühwarnsatelliten genießen einen vergleichbaren Schutz. Die Verhärtung des Dialogs zwischen den Supermächten in den vergangenen Jahren lässt es jedoch sehr zweifelhaft erscheinen, ob solche Einzelabmachungen eine tragfähige Basis für den notwendigen Neubeginn zur umfassenden und vorausschauenden Rüstungskontrolle im Weltraum anbieten können. Ansatzpunkte für die neue Verhandlungsrunde der Supermächte im Frühjahr dieses Jahres gäbe es. Eine sorgfältige Überprüfung der bisherigen Verträge und Abmachungen, die sich auf den Weltraum beziehen, müsste Ausgangspunkt neuer Bemühungen sein. Neue Technologien wie das Space Shuttle könnten zu Überprüfungszwecken herangezogen werden, ob Satelliten in den niedrigeren Umlaufbahnen bewaffnet sind. Schließlich liegen der UNO-Generalversammlung zwei Vertragsentwürfe für ein Verbot aller Waffen im Weltraum vor. Diese Entwürfe sind sicherlich mehr als verbesserungswürdig, doch sie sind ein Anfang. Es wäre naiv anzunehmen, das Ausmaß der Weltraumrüstung könnte um ein Vierteljahrhundert zurückgedreht werden. Folglich wäre es empfehlenswert, einen Verhaltenskodex für die weitere Nutzung des Alls auszuarbeiten. Dieser Kodex sollte im Sinn von vertrauensbildenden Maßnahmen eine Reihe von Geboten für den Weltraum aufstellen. Dazu könnten unter anderem der Verzicht auf Störmaßnahmen, die Einhaltung von Mindestabständen und die Begrenzung der Annäherungsgeschwindigkeiten von Raumflugkörpern im All zählen. Inzwischen rasen etwa 40.000 von Menschenhand geschaffene Objekte durchs All. Zum geringsten Teil handelt es sich dabei um aktive Satelliten oder Raumschiffe. Bei der Mehrzahl handelt es sich um Weltraummüll, ausgebrannte Trägerstufen, Überbleibsel von Killer-Satellitentests, defekte Satelliten und abgefallene Sonnensegel und ähnliches mehr. Die Gefahr der Kollision eines aktiven Satelliten oder von bemannten Raumflugkörpern Mit solchem Weltraummüll wird daher zunehmend von Weltraumexperten als eine ernste Bedrohung angesehen. In akuten Konfliktsituationen könnte der zunächst unerklärliche Ausfall eines oder mehrerer zur Krisenbeherrschung wichtigen Satelliten zu Fehlinterpretationen und daraus abgeleiteten Kurzschlusshandlungen führen. Folglich sollten Vorkehrungen getroffen werden, dass sich die beiden Supermächte in solchen Fällen unverzüglich konsultieren, um eine schnelle Bereinigung der Situation zu ermöglichen. Da viele Staaten, die selbst keine Weltraumprogramme durchführen, über Weltraumbeobachtungsstationen verfügen, braucht eine solche Vereinbarung keineswegs nur auf die Supermächte beschränkt zu bleiben. Um der Rüstungskontrolldiplomatie Zeit zu verschaffen, sollte auch der leider so gut wie ohne Widerhall gebliebene Vorschlag des ehemaligen kanadischen Ministerpräsidenten Trudeau aufgegriffen werden, den er am 13. November 1983 in einer Rede in Montreal unterbreitete. Ich denke an ein Verbot des Testens von Antisatellitensystemen in großen Höhen. Solche Waffen könnten die weltumspannenden Fernmeldesatelliten angreifen, die für die Krisenbeherrschung unabdingbar sind. Die Zerstörung der Führungs- und Kontrollfähigkeiten der anderen Seite würde den Gegner in einer Krise blind und stumm machen, wenn Stabilität gerade Wachsamkeit und Reaktionsvermögen statt Panikreaktionen verlangt. Keine der beiden Supermächte hat bisher ASAT-Systeme für große Höhen entwickelt. Eine Vereinbarung, dies auch in Zukunft nicht zu tun, ist immer noch möglich. Weitgehend unbemerkt von den hitzigen Debatten um Atomrüstung und Raketenstationierung hat sich in den kalten Weiten des Weltalls ein gleichermaßen faszinierendes wie erschreckendes Netz militärischer Aktivitäten entfaltet. Nahezu alle Beobachter stimmen darin überein, dass die Militarisierung des Weltraums inzwischen an einem kritischen Punkt angelangt ist. Folglich sollten Versuche, die stabilisierenden Elemente der Weltraumnutzung vertraglich abzusichern und die gefährlichen Aspekte zukünftiger Technologien bereits jetzt zu unterbinden, auf der Liste der Rüstungskontrollbemühungen für das Weltall an allererster Stelle stehen. Aufrüstung im Weltraum. Die Militarisierungsprojekte der Supermächte. Unter diesem Titel brachten wir eine Bestandsaufnahme von Wolfgang Mallmann. Es sprachen Eva Garg, Alfmar Holm, Klaus Nägelen und Harald Parges. Regie Till Bergen. Redaktion Wolfgang Kirch-Esch. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir diese Sendung am Dienstag, dem 7. Mai, im Forum der Wissenschaft wiederholen. Sendezeit 21 Uhr.